kifo cha pesa jamani kinaletwa na mwenyewe anapozifikiria. Anasa nyingi za dunia. Kinaletwa na mwenyewe anapokutana na pombe, oh yeah. Kifo cha pesa kinaletwa na mwenyewe anapokutana na pombe, oh yeah. Kifo cha pesa kinaletwa na mwenyewe anapokutana na pombe, oh yeah.